Telekom Fernsprecher Flügerstraße 11 an Radio APOE. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein gelb-weißer Bagger, der hier auf der gegenüberliegenden Straßenseite neben einem Dixi-Klo eine Art Rohr, eine Art Kanaldeckel anhebt. Links neben dem Fernsprecher befinden sich zwei Herren, die hier, nachdem die Fassungssteine in diesen gestern, glaube ich, ausgehobenen Graben eingesetzt wurden, die jetzt hier einen neuen Kanaldeckel einzementieren. Und das Ganze findet hier in einem Abschnitt ab, wo gerade das Straßenpflaster im Rahmen der Bauarbeiten neu verlegt wird. Das ganze Gelände hier rundum ist mit Absperrschildern abgesperrt, beziehungsweise mit Gitterzäunen. Und in der Friedelstraße ist ein weiteres Einsatzfahrzeug der Firma Hogas zu sehen, wo ebenfalls ein Bagger dabei ist, Pflastersteine aus dem Baustellenbereich weg zu befördern. Der Bürgersteig der Flügerstraße hier rechts ist mittlerweile auch abgesperrt. Dort stehen zwei Schubkarren und anscheinend werden dort anstatt des kleinen Pflasters neue Fußgängerplatten verlegt. Hier ist ein längerer Abschnitt, etwa 10 Meter lang, mit Sand ausgelegt. Es gibt kleine Seile, die hier gespannt sind, um quasi anzuzeigen, ob das Ganze gerade wird. Und in diesem Sand sind einige Platten eingelassen. Ansonsten ist an diesem Arbeitsbereich niemand zu sehen. Ja, soweit der Bericht aus der Flügerstraße. Ansonsten keine Sondervorkommnisse. Ahoi.